Die Schatten kriechen durch die Nacht. Ein Flüstern. Ein Flüstern. Dass die Stille lacht. Die Monster lauern. Kalt und still. Ihr Hunger brennt. Sie wollen viel. Die Monster sind überall. Wilde Streit. Die Augen glühen rot wie Glut. Ein Herz aus Stein. Sich in das finstere Tal. Die Monster sind überall, sie greifen an, ihr kalter Krall. Doch Kämpf, er steht bereit, im Dunkel tobt der wilde Streit. Steht, er gibt nicht auf. Die Angst, sie zieht ihn wieder rauf. Ein Schrei zerreißt die tiefe Nacht. Die Hoffnung hat.